Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Sofort nach der Machtübernahme haben die Nationalsozialisten angefangen, ihre rassistische Ideologie auch politisch umzusetzen. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges begann dann die systematische Tötung von Tausenden kranker und behinderter Menschen, organisiert von der Zentraldienststelle T4 in Berlin, benannt nach ihrer Adresse in der Tiergartenstraße 4. Martin B., Schuhmachermeister, geboren 1901, erkrankt als Jugendlicher 1918 an einer Gehirnentzündung und leidet jahrelang unter den Folgen. Parkinson-Symptome wie Zittern der linken Hand, später auch Nachziehen des linken Beines. Ab 1926 ist der junge Familienvater wiederholt in Behandlung in einer psychiatrischen Klinik in Tübingen, arbeitet nach seiner Entlassung immer wieder als Schuhmacher. Im September 1938 weist ihn der behandelnde Arzt in die Heilanstalt Schussenried ein. Anfang Mai 1940 schreibt er eine letzte Postkarte an seine Familie. Zwei Monate später erhalten seine Frau und seine Kinder einen sogenannten Trostbrief aus der Anstalt Schloss Grafeneck bei Reutlingen, in dem sie mit Bedauern darüber informiert werden, dass Martin B. an einem Hirnschlag gestorben sei. Aktion T4 bedeutet die systematische Erfassung, Selektion und Vernichtung der Patienten in psychiatrischen Heil- und Pflegeanstalten auf dem Gebiet des Deutschen Reiches in den Jahren 1939 bis 1941. Ballastexistenzen, Rassenhygiene, Erbkranke, lebensunwertes Leben, Aufartung, Erbgesundheit, Volkskörper, minderwertige Erbmasse, Euthanasie, Gnadentod. T4 ist das Kürzel für die Tiergartenstraße 4 in Berlin und war die Adresse einer eleganten Stadtvilla aus der Gründerzeit, die sich nahe der heutigen Philharmonie befand. Im Auftrag der Kanzlei des Führers, einer Dienststelle, die Adolf Hitler unmittelbar unterstand, waren dort ab 1940 Verwaltungsbeamte, Sachbearbeiter, Sekretärinnen, Fahrer und Ärzte mit einer sogenannten geheimen Reichssache beschäftigt. Unter dem Tarnnamen Zentraldienststelle T4 organisierten sie die Ermordung von etwa 70.000 Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen in psychiatrischen Einrichtungen untergebracht waren. Dazu der Medizinhistoriker Gerrit Hohendorf. Wie bei vielen anderen nationalsozialistischen Massenvernichtungsaktionen auch, gibt es hier nicht so etwas wie einen eindeutigen Befehl, eine eindeutige Anordnung. Es gibt die Euthanasieermächtigung von Adolf Hitler, rückdatiert auf den 1. September 1939, den Tag des Kriegsbeginns, aber wahrscheinlich im Oktober 1939, verfasst, die namentlich zu bestimmende Ärzte ermächtigen sollte, bei kritischer Prüfung des Gesundheitszustandes den Gnadentod zu gewähren. Das klingt jetzt zunächst einmal sehr human, war aber eigentlich eine verklausulierte Formulierung, dass sich innerhalb der Psychiatrie ein Expertenkreis bilden sollte, der das Programm zur Vernichtung lebensunwerten Lebens plant und ausführt. Die Idee vom sogenannten lebensunwerten Leben war keine nationalsozialistische Erfindung, sondern lässt sich zurückverfolgen ins 19. Jahrhundert. Auf dem Hintergrund von Kolonialismus und aufstrebenden Naturwissenschaften braute sich ein explosives Gedankengemisch zusammen, das biologistische Vorstellungen zu gesellschaftlichen Maßstäben machte. Sozialdarwinisten wie der britische Soziologe Herbert Spencer prägten Begriffe wie den vom Survival of the Fittest, wörtlich dem Überleben der Passendsten. Autoren wie der Franzose Arthur Gobineau fantasierten von Arian und dem unterschiedlichen Wert von menschlichen Rassen. Ärzte wie der deutsche Alfred Plötz beschäftigten sich mit der in Mode gekommenen Eugenik, sprich Erbgesundheitslehre, in der es um die Verbesserung des menschlichen Erbgutes ging. Und die Diskussionen um Sterbehilfe, ursprünglich gedacht als Erlösung für Schwerkranke, verlagerten ihren Fokus zusehends auf eine Pflicht zum Tod für all diejenigen, die der Gesellschaft keinen ökonomischen Nutzen brachten. Begriffe wie Rassenhygiene und lebensunwertes Leben etablierten sich und kursierten weltweit in wissenschaftlich verbrämten Diskussionen. 1920 veröffentlichte Alfred Hoche, Professor für Psychiatrie in Heidelberg, gemeinsam mit dem Juristen Karl Bindung in dem renommierten Wissenschaftsverlag Felix Meiner in Leipzig ein Buch mit dem Titel »Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens«. In dem befürworteten die beiden Autoren neben der Sterbehilfe für Schwerkranke auch die Tötung von, Zitat, »geistig toten Menschen«. Darunter subsumierten sie Menschen mit den verschiedensten geistigen, psychischen oder körperlichen Handicaps, die als Ballastexistenzen der Gesellschaft Geld kosten und ihr schaden würden. Sozialdarwinistische und rassistische Vorstellungen eskalierten in der nationalsozialistischen Ideologie zu einer Extremform. Auf der einen Seite das arische Ideal des germanischen Herrenmenschen: blond, blauäugig, stark, gesund. Auf der anderen Seite die, in Anführungszeichen, Untermenschen. Die Juden, die Kranken, die Schwachen. Sofort nach der Machtübernahme 1933 begannen die Nationalsozialisten mit der politischen Umsetzung ihrer rassistischen Ideologie. Einerseits sollten durch Projekte wie dem Lebensborn e.V. diejenigen zur Fortpflanzung animiert werden, die dem blonden Ideal entsprachen. Andererseits diente eine Flut von Gesetzen der Durchsetzung der sogenannten Rassenhygiene und legalisierte staatliche Sanktionen gegen Menschen mit unerwünschtem Erbgut, egal ob aus gesundheitlichen oder anderen Gründen. Vom Juli 1933 stammte das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, das staatlich verordnete Zwangssterilisationen erlaubte und im Laufe der Jahre systematisch erweitert wurde. Ebenfalls 1933 Gesetz über Förderung der Eheschließungen. Juni 1935 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. September 1935 Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. Oktober 1935 Ehegesundheitsgesetz. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges war der normale Alltag außer Kraft gesetzt. Die Nationalsozialisten begannen mit der Ermordung all jener, die sie vorher gesellschaftlich ausgegrenzt hatten. Um die Mordaktion zu verschleiern, trat die Zentraldienststelle T4 nach außen hin, je nach Bedarf, unter verschiedenen Tarnnamen auf. Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten, Gemeinnützige Stiftung für Anstaltspflege, Gemeinnützige Krankentransport GmbH und Zentralverrechnungsstelle Heil- und Pflegeanstalten. Im Deutschen Reich gab es etwa 800 psychiatrische Einrichtungen. Initiiert durch die Zentraldienststelle T4 in Berlin wurden ab Oktober 1939 6 der großen Pflegeanstalten gemietet oder beschlagnahmt. Als erstes Schloss Grafeneck in Württemberg. Weitere folgten in Brandenburg an der Havel, Bernburg an der Saale, Hartheim bei Linz, Hadamar bei Limburg und auf Schloss Sonnenstein bei Pirna. Gaskammern und Krematorien wurden eingebaut und zuverlässiges Personal angeworben. Verwaltungspersonal, Fahrer für die Deportationen, Leichenbrenner, Ärzte, die das Töten der Patienten übernahmen. Ja, bei der Rekrutierung wurde den Leuten noch nicht klar gesagt, was auf sie zukommt. Dass es sich tatsächlich um ein industrielles Massenvernichtungsprogramm gehandelt hat, das ist, glaube ich, vielen erst klar geworden, als sie dann tatsächlich in den Tötungsanstalten angekommen sind. Angedeutet wurde das in jedem Fall, verklausuliert, formuliert, aber die ganz konkrete, brutale Umsetzung, die haben sie, denke ich, dann vor Ort erfahren. Unter dem Decknamen Dr. Schmidt war der junge Arzt Aquilin Ulrich 1940 einige Monate in der Tötungsanstalt in Brandenburg tätig, als Vertreter des Leiters Irmfried Eberl, der als Arzt für die Ermordung zuständig war. Nach dem Krieg sagte Ulrich aus, dass er, wie für die Ärzte vorgeschrieben, bei der Untersuchung der entkleideten Opfer und bei der sich daran anschließenden Ermordung in der Gaskammer beteiligt war. Aus seiner Studentenzeit kannte Ulrich den Würzburger Professor für Psychiatrie Werner Heide, der von Beginn an in die Euthanasiemorde verwickelt war. Heide hatte ihm von der Aktion erzählt und gefragt, ob er als Assistenzarzt beim, Zitat, Einschläfern ausgewählter Patienten mitarbeiten wolle. Nach einiger Bedenkzeit hatte er zugesagt, weil er, so sagte er aus, den unheilbar Kranken bei der Erlösung von ihren Leiden habe helfen wollen. Bei seinem ersten Besuch in der Tötungsanstalt Brandenburg sei ihm klar geworden, dass es sich um industriellen Massenmord handle. Er habe sich niedergeschlagen gefühlt, habe aber nicht den Mut aufgebracht, abzusagen. Aquilin Ulrich warb Studienfreunde für die T4-Aktion und wechselte 1940 in die Zentraldienststelle nach Berlin, wo er in der Planungsabteilung arbeitete. Mit großem bürokratischen Aufwand plante und organisierte die Berliner Zentrale die Morde. Nicht zuletzt auch aus Gründen der Verschleierung. In Zusammenarbeit mit dem Reichsministerium des Inneren erfolgte die Auswahl der Opfer mittels Meldebogen. Wo gefragt wurde nach der Diagnose der Erkrankung, nach der Dauer der Erkrankung, nach der Dauer der Anstaltsbehandlung, nach der Prognose, nach dem Kontakt zu Angehörigen und vor allem auch nach dem Verhalten. Und ganz am Ende sollte dann die Arbeitsfähigkeit in Prozent der Arbeitsleistung gesunder eingeschätzt werden. Und diese fehlende ökonomische Brauchbarkeit der Anstaltspatienten war das entscheidende Selektionskriterium der Aktion T4. Die Direktoren der Heil- und Pflegeanstalten füllten die Meldebögen aus und schickten sie nach Berlin. Die Zentraldienststelle T4 verteilte sie dann an die psychiatrischen Gutachter, die in einem Kästchen am linken unteren Rand des Meldebogens ihr Urteil abgaben. Ein rotes Kreuz stand für Liquidierung des Patienten. Ein blaues Minuszeichen bedeutete, dass der Patient weiterleben durfte. Das war alles. Danach ging der Meldebogen an einen Obergutachter, der letztendlich über Leben und Tod entschied. Insgesamt waren etwa 40 Psychiater als Gutachter für die T4-Aktion tätig. Darunter waren Universitäts- und Anstaltspsychiater, die sich in den 1920er Jahren intensiv für die Reform der Psychiatrie eingesetzt hatten, nationalsozialistische Überzeugungstäter und auch solche, die sich eher als Verwaltungsbeamte verstanden und die Kosten in den überfüllten Anstalten reduzieren wollten. Der Großteil der Psychiater hat dann in den 1930er Jahren den Schwerpunkt seiner Arbeit auf Prävention gelegt und gesagt, unsere Hauptaufgabe ist eigentlich, das deutsche Volk auf erbliche psychiatrische Erkrankungen zu screenen, das Sterilisationsprogramm zu unterstützen und an einem großen Erlösungswerk teilzuhaben. Und ich glaube, dass dies es den Psychiatern erleichtert hat, die Patienten dann auch letztlich den Deportationen der Aktion T4 auszuliefern. Es gibt eine enge Verknüpfung zwischen Heilen und Vernichten, also zwischen der Idee, dass man die unheilbaren Patienten, die sich auch durch die damals modernen Schocktherapieverfahren therapeutisch nicht positiv beeinflussen lassen, dass man diese Patienten los wird, um die damit verbundenen Ressourcen lieber für die heilbaren Patienten einzusetzen. Die Direktoren der Pflege- und Heilanstalten wurden nicht offiziell darüber informiert, welchen Zweck die Erfassung durch die Meldebögen hatte. Spätestens aber, als die ersten Transportlisten kamen, mit den Namen von denjenigen, die verlegt werden sollten, war klar, dass es sich nicht nur um eine Erfassung für bürokratische Zwecke handelte. Unter dem Decknamen Gemeinnützige Krankentransport GmbH organisierte die Zentralstelle die Deportationen in die Tötungsanstalten. Pro Transport wurden 40 bis maximal 150 Personen abgeholt. Menschen mit körperlichen oder geistigen Handicaps, mit psychischen Störungen, chronischen Krankheiten, Lernschwierigkeiten. Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft, Akademiker, Kaufleute, Handwerker, Arbeiter. Menschen, die sozial auffällig waren, etwa als Obdachlose oder Prostituierte. Im Grunde genommen setzen sich die T4-Opfer zusammen aus den Menschen, die damals aus den unterschiedlichsten Gründen heraus in Heil- und Pflegeanstalten eingewiesen wurden, weil sie als psychisch krank angesehen waren, weil sie mit den Leistungsanforderungen der NS-Volksgemeinschaft nicht zurechtgekommen sind, weil sie vielleicht auch Straftaten begangen haben oder auf der Straße auffällig geworden sind, von der Polizei aufgegriffen wurden. Die Tötungsanstalten gaben sich den Schein einer normalen Heil- und Pflegeanstalt. Das Personal trug weiße Kittel. Bei Ankunft wurden die Männer und Frauen in einen Aufenthaltsraum gebracht, wo sie sich unter dem Vorwand einer Untersuchung ausziehen mussten. Anschließend wurden sie Ärzten wie Aquilin Ulrich vorgeführt, die ihre Identität überprüften, kontrollierten, ob die Entscheidung eines Obergutachters vorlag, und entschieden, welche Todesursache offiziell angegeben werden sollte. Unter dem Vorwand, dass sie eine Dusche nehmen sollten, wurden die Gruppen dann geschlossen in die Gaskammern geführt. Das Einführen von Kohlenmonoxid war die Aufgabe der Ärzte. Durch ein Sichtfenster konnten sie das Sterben der Menschen beobachten. Nach einer knappen halben Stunde wurde der Gashahn zugedreht, die Gaskammern entlüftet und die Leichen dann 1 bis 2 Stunden später von Pflegern in einen Totenraum gebracht, wo ihnen vor ihrer Verbrennung im Krematorium Goldzähne herausgenommen wurden. Schloss Grafeneck bei Reutlingen, 9.839 Ermordete. Brandenburg an der Havel, 9.772 Ermordete. Bernburg an der Saale, 8.601 Ermordete. Hadamar in Nordhessen, 10.072 Ermordete. Hartheim bei Linz, 18.269 Ermordete. Schloss Sonnenstein bei Pirna, 13.720 Ermordete. Jeder Tötungsanstalt war ein Standesamt angeschlossen. Es stellte die Sterbeurkunden für die Ermordeten aus, die den Hinterbliebenen mit einem Begleitschreiben zugesandt wurden. In diesen sogenannten Trostbriefen drückten die Verantwortlichen ihr Bedauern aus, gaben natürliche Todesursachen wie Hirnschlag an und verwiesen darauf, dass nach dem langen, unheilbaren Leiden der Tod sicher eine Erlösung gewesen sei. Trotz strengster Geheimhaltung machten Gerüchte die Runde. Die grauen Busse, der Rauch über den Tötungsanstalten, der Gestank nach verbrannten Leichen. Das massenhafte Sterben der Psychiatriepatienten und Patientinnen sorgte für Aufsehen in der Öffentlichkeit. Im Frühjahr 1940 wussten oder ahnten zumindest weite Teile der Bevölkerung, was in den Tötungsanstalten vor sich ging. Widerstand und Protest regte sich, insbesondere in kirchlichen Kreisen. Katholische und evangelische Bischöfe haben sich mit Eingaben an das Justizministerium gewandt, Staatsanwälte Ermittlungsverfahren eingeleitet. Doch der Versuch, die Morde auf legalem Weg zu stoppen, hatte keinen Erfolg. Das Einzige, was Erfolg hatte, war der öffentliche Protest. Und den hat beispielhaft der Bischof von Münster, Graf von Galen, in seiner Predigt am 3. August 1941 in der Lamberti-Kirche in Münster umgesetzt, wo er öffentlich über die Deportation der Münsteraner Psychiatriepatienten berichtet hat. Die mutige Predigt Graf von Galens gegen die Euthanasiemorde schlug hohe Wellen in der Öffentlichkeit. Um die Bevölkerung zu beruhigen, ließ Adolf Hitler im August 1941 die Mordaktion unterbrechen. Die Zentraldienststelle T4 in Berlin stellte ihre Tätigkeit zwar nicht ein, die Meldebogenerfassung ging weiter. Aber die Deportationen der Patienten aus den Heil- und Pflegeanstalten fanden nicht mehr statt. Die Tötungsanstalten haben das Morden zum Teil ganz eingestellt. Andere hatten eine neue Opfergruppe. In den Gaskammern in Bernburg an der Saale, auf Schloss Sonnenstein bei Pirna und in Hartheim bei Linz wurden Häftlinge aus Konzentrationslagern ermordet, die als arbeitsunfähig galten. Neben der Ermordung der etwa 70.000 Patienten und Patientinnen, die von der Berliner Zentraldienststelle T4 aus den psychiatrischen Anstalten deportiert wurden, ließen die Nationalsozialisten noch weitere Zehntausende von Menschen unter dem Deckmantel der Euthanasie töten. Bereits seit 1939 wurden im Reichsgebiet Kinder und Jugendliche mit geistigen oder körperlichen Handicaps in extra dafür eingerichteten Kinderfachabteilungen ermordet. In den besetzten Ostgebieten wurden Psychiatrieinsassen erschossen, mit Gas oder wie auch immer getötet. Und in den psychiatrischen Anstalten vor Ort wurden ab August 1941 Patienten zwar nicht mehr von Bussen abgeholt und in den Tötungsanstalten ermordet, aber man forcierte ihr Sterben auf verschiedenste Art und Weise. Die Sterblichkeit in den Heil- und Pflegeanstalten stieg rapide an. Von etwa 5% Ende der 1930er Jahre auf 20, 30 oder 40% in einzelnen Anstalten. Das hatte natürlich System. Das bedeutet, dass man durch die Sparmaßnahmen und die schlechte Versorgung der Patienten einen deutlichen Anstieg der Sterblichkeit, insbesondere beispielsweise an Infektionskrankheiten, an Tuberkulose, bewusst in Kauf genommen hat. Und diese deutliche Erhöhung der Sterblichkeit, die muss man eigentlich zu den dezentralen Formen der Euthanasie rechnen. Und dann kommt man letztlich zu dem Ergebnis, dass durch Vernachlässigung, schlechte medizinische Versorgung, durch Verhungern lassen, aber auch durch überdosierte Medikamente in den Heil- und Pflegeanstalten nochmal deutlich mehr Patienten gestorben sind oder zu Tode gebracht wurden, als der Aktion T4 zum Opfer gefallen waren. Dadurch erklärt sich auch die hohe Gesamtopferzahl, geschätzt mit den besetzten Gebieten auf 300.000. In den nationalsozialistischen Mörderkreisen diskutierte man immer wieder die Möglichkeit, die Morde durch ein Euthanasiegesetz zu legalisieren. Doch Adolf Hitler war dagegen. Noch wollte er kein Euthanasiegesetz, weil er sich damit öffentlich zu der Ermordung von Patienten psychiatrischer Anstalten hätte bekennen müssen. Er hatte Angst vor Widerstand und Protest in der Bevölkerung. Er hat gedacht, wir können die Euthanasie, die Vernichtung lebensunwerten Lebens, eigentlich erst dann in unsere Lebensform integrieren. Ja, also Euthanasie als normaler Bestandteil der medizinischen und psychiatrischen Versorgung, wenn das deutsche Volk reif dafür ist und wenn der Widerstand der Kirche gebrochen ist. Und das erhoffte man sich eben erst nach dem Endsieg. Da wollte man alles offenlegen und da wollte man mit allen Gegnern abrechnen. Vorerst jedoch begannen die Massenmorde an der jüdischen Bevölkerung in den besetzten Ostgebieten. Die Zentraldienststelle T4 stellte morderprobte Experten zur Verfügung. Köche, Fahrer, Kuriere, Krankenpfleger, Leichenbrenner. Aber auch Führungspersonal, das sich mit Gasmassenmorden auskannte. Sie fanden ein neues Aufgabengebiet in den Todeslagern Beuschetz, Sobibor und Treblinka, in deren Gaskammern 1942-43 innerhalb weniger Monate 1 bis 2 Millionen jüdische Männer, Frauen und Kinder getötet wurden. Euthanasie als Beginn der NS-Massenmorde, organisiert durch die sogenannte Aktion T4. Von Renate Eichmeier. Es sprachen Katja Amberger und Christian Baumann. Ton und Technik Fabian Zweck. Regie führte Sabine Kienhöfer. Redaktion Thomas Morawetz. Eine Sendung von Radio Wissen.